Weihnachten kommt in diesem Jahr ein bisschen früher, denn Ampère meldet sich wie jede Woche erneut zum Dienst und versiesst dein morgendliche Pendeln, deine Pre-Sesh mit der Gang sowie alles, was sich dazwischen befindet. Diese Woche haben wir nicht nur Unmengen an Juwelen aus der weiten Welt von der elektronischen Musik vor eurem Gepäck, sondern auch ein Video-Special, das ihr auf allen Plattformen findet, wo Virus Präsenz markiert. Während die Welt immer schneller dreht und durchschnittliche Musik dein Release-Radar infiltriert, erlebt Musik auf Platten seit Jahren wieder gehörigen Aufwind. Wir haben im Video mit Michi Zaug vom Plattform aus Basel geredet, wie man als Plattenladen im Streaming-Zeitalter überlebt und wieso es manchmal angebracht ist, etwas, was man gut findet, auch wirklich in der Hand zu heben, statt nur anzuklicken. Ampere-Podcast ist vollgespickt mit träumerischem Material aus einer Vielzahl an Genres. Wir haben Tiefgraben und bringen sphärisch basslastiges Indie-Vibes und Dancefloor-taugliche Vierviertel ans Tageslicht, wo du vielleicht noch nicht kennst oder zu Tod gehört hast. Ich wünsche viel Spass mit der 17. Folge von Ampere, mit mir, Benny, hier auf SRF Virus. Nicht nur über den Tellerrand, sondern auch über den grossen Teich geschaut. Das war gerade der US-amerikanische Multi-Instrumentalist Taylor McFerrin mit dem Track Degrees of Light. Der verspielt kosmische Tune vermischt Elektronika mit Hip-Hop aus der Zukunft und stellt gut unter Beweis, warum der vorwärtsdenkende Jazz- und Soul-Musiker sein Zuhause bei Brainfeeder, einem Label vom Flying Lotus, gefunden hat. Wir steppen weiter in einen meiner All-Time-Favorites, nämlich in Track Look at Yourself von Manchester's Finest, Synchro. Auch nach Jahren erinnere ich mich zurück, wo ich den Tune inflationär während der warmen Sommermonate auf und abgepumpt habe. Und jupp, auch im 2019 macht das Ding mit seinem verträumt cineastischen Sounddesign noch eine wunderbar gute Figur für ausufernde Tagträume und andere Zärtlichkeiten. Look at me, free as you did. Elektronisch. Immer handpflückt. Wir behalten die wohlig warmen, extra sanften Vibes und bieten weiter Kuscheltaugliches von einem Produzenten, der besonders durch Glanzzeiten von Soundcloud seinen Weg aufs internationale Parkett gefunden hat. Das ist Gold Panda mit dem Track Transactional Relationship. Ein Cut, der nach dreijähriger Pause der Sommer veröffentlicht worden ist und mich durch die unglaubliche Detailverliebtheit sofort in seinen Bann gezogen hat. Eine grosse Empfehlung für Fans von Bonobo und Boards of Canada gleichermaßen. Zurückhaltenden Anfang von diesem Podcast schalten wir mit Skippy Breaks und einem druckenden Sub-Bass einen Gang auf. Das ist der Track Heroes von Nocturnal Sunshine, ein basslastiger Alter Ego von der englischen House Queen Maya Jane Coles. La Grande Dame gehört seit Jahren zum Dancefloor Olymp. Dass sie aber auch abseits von Tech House Banger gutes Fingerspitzengefühl aufweist, stellt sie mit diesem Tune aus dem 2018 gehörig unter Beweis. Jeder, der Ampere verfolgt, weiss, dass Breaking Stuff immer seinen Platz in der Show hat. Und wenn der Song gerade so nice ist, gibt es keinen Grund, euch den vorzuenthalten. Ampere Certified. We'll be right back. ich den Michi Zaug vom Plattform nach einigen Song-Inputs fürs Ampere Video Special gefragt habe, hat der umtriebige Plattenladenbetreiber mir eine Liste an Songs übergelenkt, die sogar meinen Horizont ein bisschen erweitert hat. Das ist «Wanna Hold You» vom Engländer Soundboy Killer, der mit seinem Album «Halcyon Days» aus dem August den Garage Sound für 2019 fit gemacht hat. Ein grosser Aspekt von der Existenz von Plattenläden ist unter anderem das Entdecken von neuer Musik, die nicht von einem Algorithmus oder sonstig digital vorgehaut wird. Etwas selber oder durch eine menschliche Interaktion zu entdecken, ist dann eben schon ein ganz anderes Gefühl, als sich durch YouTube-Suggestions durchzuklicken. Auch wenn unsere Interaktion hier nicht unbedingt menschlich ist, hoffen wir, deinen Horizont Woche für Woche ein kleines bisschen zu erweitern. Thank you. dem Ding für die Folge von Ampere bin ich wie so oft auf Bandcamp unterwegs gewesen und auf das Ding namens Shortline von Howling gestossen. Nicht blendet von Klicks oder Abozahlen habe ich mich direkt in den Tune verliebt, nur um während der Recherche zu merken, dass das Ding von zwei überaus bekannten Musikgrössen erschaffen worden ist. Howling ist ein Kollaborationsprojekt vom Vocalist Rye X und dem Frank Wiedemann von Arm, zwei Musiker, die mit dieser Combo längst den Mainstream infiltriert haben. Wenn euch Tracks von dieser Woche gefallen, findet ihr natürlich wie immer alles schön zusammengestellt in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Kein Algorithmus, nur Handerlesenes von der Ampere-Redaktion. EDM Don Skrillex würde man nicht gerade mit elektronisch angehauchtem Indie in Verbindung bringen, jedoch ist sein Label Ausla immer wieder mal für eine Überraschung gut. Das ist der Amerikaner Josh Penn mit dem Track Nowhere, ein seidenfeiner Lo-Fi-Beat, der sich gegen Schluss in einen bedrohlichen Bass-Tune mit einer gehörigen Portion Distortion verwandelt. You know you want it. Something from me. Took my head off with your teeth. Now you're sitting here with no head left to breathe. But we won't let them take us nowhere, nowhere, nowhere. No. Switchen von Garage, Bass und Indie zu Funky Disco von der Vancouver Riviera. Die Stadt an der kanadischen Westküste hat sich mit nostalgischen Deep House Vibes in den internationalen Fokus gespielt. Unter anderem durch den Effort von Vorzeigeproduzenten wie dem Herdo. Das ist der Kanadier Local Artist. Das ist der Name. Mit dem Track Gravity. Gravity shifted. It's been known to do. Zwei Drittel von diesem Podcast liegen bereits in der Vergangenheit, aber kein Grund zur Sorge. Auch in den letzten 20 Minuten von der 17. Folge von Ampere gehen wir noch immer keine Kompromisse. Der nächste Song namens «Carry On» kommt von jemandem, den man eigentlich unter einem anderen Namen kennt, und zwar ist das Daphne, besser bekannt als Caribou. In dieser Show haben wir einige Alter Egos von grossen Artists gefeatured. Manchmal fühlt es sich eben freier an, unter einem anderen Namen zu produzieren, zum Erwartungshaltungen zu unterwandern und Hörer bei genauerem Hinschauen und Hören mit Untypischem zu überraschen. Die letzten Episoden unzähliges Material vom Vereinigten Königreich beinhaltet haben, merke ich, dass die Show eigentlich einen ziemlich starken Fokus auf elektronische Musik aus Nordamerika hat. Was aber gerade wegen der Tunes wie dem hier nicht wirklich verwunderlich ist. Der David Eklund ist ebenfalls Kanadier, wohnt aber in Washington D.C. und bietet mit Sufferation Dub einen süßen House-Tune mit dicker Bassline. We'll be right back. Lautenberg. Dein Stromstoss bei SRF Wies. Kurz vor dem Schluss ziehen wir das Tempo noch mal ein bisschen auf. Das ist der Kieran Hebden, besser bekannt als Forthead. Ein Wurststück britische Dance Music Royalty. Auf Dreamer verbindet er seine Signature Percussion, einen guten Garage Skip und einen warmen Vier-Viertel-Beat. Gibt's jetzt auf Bandcamp und in der wöchentlich aktualisierten Ampere Playlist auf Spotify. Leider wieder so weit. Traurigem Herzens verabschiedet sich Ampere mit einem letzten Tune von der 17. Podcast-Episode. Aber don't worry, auch in der nächsten Woche erwartet euch wieder eine Safari durch die Tiefe von der elektronischen Musik mit handerlesenen Köstlichkeiten, ausgewählt von der Ampere-Redaktion. Wie bereits erwähnt, lege ich euch unser Video-Special ans Herz, das sich um den Überlebenskampf von Plattenläden im Streaming-Zeitalter dreht. Das Ding findest du auf YouTube, Facebook und Instagram und eigentlich überall sonst noch, wo Virus draufsteht. Wenn du etwas von dieser Folge verpasst hast, kannst du die ganze Show wie auch alle anderen Folgen von Ampere immer auf der Webseite von SRF Virus nachhören oder unsere wöchentlich aktualisierte Spotify-Playlist abonnieren, um die ganzen Juwelen immer auf Abruf am Start zu haben. Danke fürs Zuhören, ich bin Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Wait.